B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Am Mikrofon Nina Landhofer und dies sind einige unserer Themen. Spannungen, die Franzosen haben so langsam die Nase voll von Angela Merkel. Gespalten, offenes Rennen um die Regierungsbildung in den Niederlanden und willkommen im Club, Estland tritt der Eurozone bei. Bundeskanzlerin Merkels Terminplan ist in den vergangenen 2 Wochen ganz schön durcheinander geraten. Erst der Rücktritt von Ministerpräsident Koch, dann, noch schlimmer, der des Bundespräsidenten. Und so hat sie eine Reise nach Frankreich kurzerhand abgesagt. Nicht weiter tragisch, wo sich doch die beiden Partner so oft wie kaum 2 andere Länder Europas konsultieren? Nicht ganz. Die Franzosen sind schon seit einer geraumen Weile irritiert von Angela Merkels Gebaren und die Absage war nun das i-Tüpfelchen. Auch wenn die Kanzlerin sich nun darum bemüht, die Spannungen herunterzuspielen. Johannes Duchow. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue aux 20h. Angela Merkel a annulé ce soir son. Schon in den Abendnachrichten wurde sehr lange über die Absage aus Berlin berichtet. Ein Korrespondent vor dem Kanzleramt, ein anderer in Paris vor dem Élysée-Palast. So kurzfristig war die Absage, dass viele Journalisten aus Paris bereits an der Spree waren und nun unverrichteter Dinge zurückfliegen mussten. Die offizielle Haltung auch in Paris: Verständnis für die Kanzlerin, die nach dem Rücktritt von Horst Köhler und der Sparklausur gleich 2 innenpolitische Krisenherde managen muss. Doch in den Zeitungen und vielen Interviews wird natürlich auch die Frage gestellt: Verstehen sich Angela Merkel und Nicolas Sarkozy noch? Hubert Vedrine, ehemaliger Außenminister, wirbt um Verständnis für Merkel. Die Deutschen wollen nicht der Dukatenesel Europas sein. Das war schon zu Zeiten Helmut Kohls so. Das müssen wir doch nicht dauernd wiederentdecken. Und das ist auch der Grund für die deutschen Forderungen zum Griechenland-Hilfspaket. Wir sollten endlich einsehen, dass Deutschland und Frankreich zu Beginn nie dieselben Positionen haben werden. Da würden wir viel Zeit sparen. Doch klar ist auch, dass Paris und Berlin am Ende einer Abstimmung am gleichen Strang ziehen müssen. Doch nach den vielen Nadelstichen aus Berlin, so sehen das die Franzosen, wird die deutsch-französische Einheit immer schwieriger. So hat in Paris niemand verstanden, weshalb Angela Merkel Leergeschäfte an der Börse im Alleingang durchgezogen hat, ohne Paris auch nur Bescheid zu sagen. Und auch Angela Merkels Erklärung im Bundestag, wonach Griechenland notfalls auch aus der Eurozone ausgeschlossen werden müsse, wird im französischen Fernsehen seither regelmäßig als Negativbeispiel für den deutschen Egoismus wiederholt. Auch das 80 Milliarden Sparpaket wird als Affront gegen Sarkozy bewertet, denn dessen Regierung darf nicht von Haushaltshärte reden und muss dennoch 100 Milliarden in 3 Jahren einsparen. Dominique de Villepin, der sich in Sarkozys politischem Lager als Gegenkandidat für die Präsidentschaftswahlen 2012 warmläuft, sieht hier auch den Grund für die Absage aus Berlin. Angela Merkel erlebt Frankreich als Lehrmeister, der selbst nicht die Grundlagen von gutem Management beherrscht und es vor allem nicht schafft, die Franzosen hinter einem Zukunftsprojekt zu sammeln. Unter Politikern in Paris wird das deutsch-französische Verhältnis sehr differenziert bewertet. Viele äußern, wie Vedrine und de Villepin, zwar Verständnis für die deutschen Wirtschaftspositionen, sie erinnern aber auch daran, dass Merkel die wirklich grundlegenden Signale Sarkozys nicht verstanden hat. Zum Beispiel, als er die Kanzlerin zu den Siegesfeiern am 11. November eingeladen hat. So bleibt aus Pariser Gesamtsicht auch der Einladungskorb aus Berlin eine weitere schwarze Wolke über den deutsch-französischen Beziehungen. Die Niederländer sind eigentlich bekannt dafür, ein äußerst weltoffenes und tolerantes Völkchen zu sein. Nun haben sie gewählt und siehe da, als Gewinner ist der rechtspopulistische Geert Wilders hervorgegangen. Er, der im Wahlkampf einen Einwanderungsstopp für Muslime forderte, ist mit seiner Partei drittstärkste Kraft geworden und kann nun vielleicht den Königsmacher spielen. Denn eindeutig ist das Ergebnis bei weitem nicht. Mit nur einem Sitz Vorsprung haben die Rechtsliberalen vor den Sozialdemokraten gewonnen. Daneben kommen noch einige kleinere Parteien ins Parlament, denn eine 5%-Hürde gibt es nicht bei unseren Nachbarn. Ein schwieriges Ergebnis, findet Peter Heilbrunner. Nun also haben die Wähler gesprochen, aber was wollten sie eigentlich sagen? Es ist wie vor Jahrtausenden beim Orakel von Delphi. Die Parteien erhofften sich von dieser Wahl Klarheit, tatsächlich jedoch bekommen sie ein Rätsel vor die Füße geknallt. Die Politik hat nun die undankbare Aufgabe, das Chaos zu ordnen. Wann und wie sich dieses Puzzle zu einer Regierung fügen soll, ist völlig offen. Klar, Geert Wilders mit seinen islamfeindlichen Sprüchen und seinen einfachen Antworten ist der große Gewinner der Wahl. Aber anfangen kann der blondierte Föhnling mit seinem Sieg ebenso wenig wie die Sozialisten es vor 4 Jahren konnten. Allenfalls Königsmacher kann der 46-jährige Shootingstar werden. Für ein Rechtsbündnis dürfte es trotzdem kaum reichen. Dafür sind die abgewählten Christdemokraten zu schwach. Überhaupt die Christdemokraten. Sie waren die letzte verbliebene Volkspartei in den Niederlanden. Regelrecht pulverisiert hat der Wähler den CDA nun. Eine Partei für alle gesellschaftlichen Gruppen sind damit auch die Christdemokraten nicht mehr. Sie erleiden das Schicksal, das die niederländische Sozialdemokratie bereits vor Jahren ereilt hat. Zusammen bringen es die beiden ehemals größten Parteien gerade mal auf ein Drittel der Sitze in der Tweede Kammer, dem niederländischen Parlament. Die Niederlande sind nach rechts gerückt, heißt es nun in den Schlagzeilen des Tages. Das ist Quatsch. Oder ist es etwa rechts, wie Geert Wilders eine Erhöhung der Lebensarbeitszeit abzulehnen oder gegen Kürzungen im Sozialetat zu sein? Oder ist es rechts, wie Mark Rutte von den siegreichen Liberalen, die Zahlungen an die EU reduzieren zu wollen? Nein, die klassischen Rechts-Links-Muster funktionieren nicht mehr, die politischen Lager existieren nicht mehr, Wahlen werden mit Stimmungen gewonnen und Geert Wilders hat eben das richtige Gespür gehabt mit seiner Themensetzung. Gleichzeitig sind Linksliberale und Grüne stark wie nie und auch die Sozialdemokraten haben sich auf niedrigem Niveau stabilisiert. Für eine progressive Mehrheit aber, wie diese Konstellation sich selbst nennt, reicht es ebenfalls nicht. Beide Lager neutralisieren sich und genau das ist das Neue. Es ist der Ausdruck einer tiefen Verunsicherung der niederländischen Gesellschaft. Das bisherige Konsensmodell funktioniert nicht mehr, weil die gesellschaftlichen Strukturen sich auflösen, Parteibindungen, familiäre Bande, die örtlichen Netzwerke. Das Leben individualisiert sich, auch in Holland. Gleichzeitig kämpft das Land mit den Folgen einer verfehlten Einwanderungspolitik, die allein das Nebeneinander gefördert hat. Die Niederlande müssen sich neu austarieren. Die Wahlen von gestern sind auf der Suche nach dieser neuen Balance nur ein Zwischenschritt. Ein Kommentar von Peter Heilbrunner. Willkommen im Club. Estland darf nächstes Jahr der Eurozone beitreten. Das hat nun die EU beschlossen. Komisch eigentlich, dass ausgerechnet die Länder, die gerade unter ihren Schuldenbergen drohen, erdrückt zu werden, über die Aufnahme eines neuen Mitglieds entscheiden dürfen. Doch Estland hat sich in den vergangenen Jahren als Musterschüler präsentiert. Schuldenstand und Staatsdefizit, Estlands Werte sind mustergültig. Das Land beweist damit also eigentlich großes Vertrauen in die gebeutelte Gemeinschaftswährung. Albrecht Breitschuh. Jean-Claude Juncker ist der Mann der Stunde in Estland. Mit den Worten des Vorsitzenden der Eurogruppe wird zurzeit jede Nachrichtensendung des staatlichen Rundfunks eröffnet. Wir haben einer Empfehlung entsprochen, Estland mit dem 1. Januar 2011 in die Eurozone aufzunehmen. Damit erkennen wir die bedeutenden Fortschritte Estlands an, dass alle Bedingungen für die Euro-Einführung erfüllt und somit das 17. Mitglied zum 1. Januar 2011 wird. Dass nach dieser Nachricht der ganz große Jubel im Lande ausblieb, hat vor allem mit der derzeitigen Euro-Krise zu tun. Viele Bürger sind skeptisch, dass sich mit der neuen Währung auch ihre Lage verbessern wird. In Estland wurde in den letzten Jahren eisern gespart, um die Euro-Bedingungen zu erfüllen. Die Arbeitslosigkeit liegt bei knapp unter 15%. Ich hoffe sehr, dass sich für uns nun etwas verbessert, sagt diese Frau. Es wäre ein großer Segen für Estland und das Vertrauen in den Euro habe ich noch nicht verloren. Wenn wir sehen, was jetzt in Griechenland passiert, glaube ich nicht, dass mit dem Euro alles automatisch besser wird. Es kann uns genauso gehen wie anderen Ländern und am Ende steht ein dickes Minus. Estland ist mit seinen gerade mal 1,3 Millionen Einwohnern das kleinste der drei baltischen Länder. Wirtschaftlich ist der einstige sogenannte Tiger im EU-Vergleich ohnehin ein Zwerg. Das Bruttoinlandsprodukt von gerade mal 15 Milliarden Euro im letzten Jahr entspricht in etwa der Hälfte dessen, was im Stadtstaat Bremen 2009 erwirtschaftet wurde. Holz und Metall sind die größten Exportwaren, aber auch die fanden in den letzten Jahren wegen der Finanzkrise kaum noch Abnehmer. Mit dem Euro, so Finanzminister Jürgen Ligi, soll sich aber nicht nur der Außenhandel beleben. Wir glauben, dass der Euro für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes insgesamt unabdingbar ist. Und wir haben in den Zeiten der Weltwirtschaftskrise alle Bedingungen des Maastricht-Vertrages erfüllt, obwohl es für uns sehr schwierig war. Andere Länder dagegen haben die Kriterien immer wieder verletzt. Womit unter anderem die baltischen Nachbarn Lettland und Litauen gemeint sind, die frühestens 2014 in die Eurozone kommen. In Estland führten die Sparmaßnahmen, vor allem drastische Lohnkürzungen, zum Bruch der Koalition. Nun hofft die bürgerliche Regierung von Ministerpräsident Andrus Ancip, die Ernte einfahren zu können. Neben wirtschaftlichen Gründen hat die Einführung des Euro für die ehemalige Sowjetrepublik Estland auch einen hohen symbolischen Wert. 20 Jahre nach der wiedererlangten Unabhängigkeit ist man nun endgültig im Westen angekommen. Ein freies Europa ohne Grenzkontrollen. Was für uns mittlerweile zum Alltag gehört, haben Deutschland, Frankreich und die Benelux-Länder vor einem Vierteljahrhundert auf den Weg gebracht. Vor 25 Jahren unterzeichneten sie das Abkommen. Keine Schlagbäume mehr, keine Staus zu Urlaubszeiten davor. Dafür bessere Kontrollen der EU-Außengrenzen. So wurde es beschlossen. Und zwar in einem kleinen luxemburgischen Dorf an der Mosel, das bis dato nur Weinliebhabern und Tanktouristen bekannt war. Nun kennt es ganz Europa, denn das Abkommen trägt den Namen des Dorfes Schengen. Mein Kollege Thomas Gerlach war für uns dort. Es ist das unbekannteste, berühmte Dorf der Welt. Ich bin mit dem Bürgermeister samstags spazieren gegangen und er hat sein Leid geklagt, dass eben so viele Ausländer dorthin kommen, wo er dann nichts zu zeigen hat. Die Ausstrahlung dieses Ortes geht aber sehr weit. So kommen halt schon Menschen auch aus China und wollen dann etwas sehen. Und es gab eben nichts zu sehen, außer drei Stelen, die dann irgendwann als Erinnerung mal aufgebaut worden sind. François Valentini, der einheimische Architekt von Weltgeltung, hat deshalb Schengens Uferpromenade komplett neu gestaltet und die drei rostfarbenen Stelen integriert, die je einen goldenen Stern tragen und diese Inschrift in Luxemburgisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch und Englisch. An Bord des an diesem Kai liegenden Schiffes Prinzess Marie Astrid haben am 14. Juni 1985 die Vertreter der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik das Schengener Abkommen über den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen unterzeichnet. Roger Weber war an jenem 14. Juni nicht dabei, als das Abkommen aus der Taufe gehoben wurde. Ich habe einen Weinbaubetrieb und ich bin damals vorbeigefahren, als diese Unterschrift war, und ich habe nicht mehr angehalten. Für uns war das damals kein großes Ereignis. Es kamen ja nur Staatssekretäre, also es war auch nicht sehr viel zu schauen. Die meisten gingen davon aus damals, dass die Grenzen so in einem Jahr wieder geschlossen werden. Der freundliche, eher zurückhaltende Mann ist der Bürgermeister von Schengen und er ist ein überzeugter Europäer. Das ist Marc Schönchen auch. Ich bin hauptberuflich Polizeibeamter, ja. Meine Frau ist Polizeibeamtin in Deutschland und haben somit unsere kleine eigene persönliche europäische Geschichte und haben den ganzen Ecke hier sozusagen im Auge. Unsere 11-jährige Tochter besucht zurzeit die 5. Klasse im Schengen-Lyzeum in Perl, also auf deutscher Seite. Für Luxemburg ist sie nur eine Luxemburgerin und für Deutschland ist sie eine Deutsche. Schengen selbst ist klein, man möchte sagen mini. Das Dorf Schengen hat 530 Einwohner. Hier im Dreiländereck hat Europa schon Gestalt angenommen, wie der deutsche Zöllner Rüdiger Arz feststellt. Man ist zusammengewachsen, man lebt zusammen. Der Fluss ist noch da, aber die Grenze gibt es nicht mehr. Das Abkommen, das 400 Millionen Europäern das Reisen und den Handel ungemein erleichtert, ist zu einem Begriff geworden, den man mittlerweile sogar außerhalb Europas kennt. Und es hat das Wort vom Schengenland nach sich gezogen. Wo aber liegt Schengen eigentlich? Schengen liegt eine halbe Autostunde südöstlich von Luxemburg, an der Mosel, gegenüber von Deutschland und Frankreich. Und das ist auch die Ursache, wieso Schengen für dieses Abkommen ausgewählt wurde. Es lag also sowohl am Südostzipfel der Benelux-Länder als direkt gegenüber von Deutschland und Frankreich und hatte eine symbolische Lage. Sagt Jean-Claude Konter vom Landesverkehrsamt des Großherzogtums Luxemburg. Und für alle, die das nicht wussten, hält er diesen Trost parat. Alle an der Mosel werden Ihnen erzählen, dass man schockiert war, als der verstorbene Präsident Mitterrand mal sagte, Schengen in Holland. Da gab es dann viel Aufregung, aber auch viel Schmunzeln und heute wiederholt man diese Tatsache sehr gerne. Grenzen gibt es nach wie vor, aber keine Schlagbäume mehr. Ins alte, wenig ansprechende Zollhaus von Schengens deutscher Nachbargemeinde Perl ist zwischenzeitlich Osmans Grill am Dreiländereck eingezogen. Der Volksmund nennt ihn einfach Kebab Schengen. Mit den Kontrollen sind auch die Menschen verschwunden, die sie durchgeführt hatten. Das habe ich sehr oft, dass Kinder, die da nach Schengen kommen, die nicht wissen, was ein Zollbeamter ist. Das freut mich dann auch sehr. Sie ist das einfach selbstverständlich, jetzt über die auf der Grenze zu gehen. Bürgermeister Weber und Marc Schönchen, der Polizist, ziehen an einem Strang. Sie wollen Schengen erwecken. Zwar ist der Ort im Großherzogtum selbst wohl bekannt, denn hier beginnt die Luxemburger Weinstraße. International ist dem jedoch nicht so. Außerdem meint Marc Schönchen, das Bewusstsein für das Schengen-Abkommen sei im Binnenland weniger entwickelt als in Grenzregionen. Dem Begriff Grenze wohnt ja durchaus etwas Negatives inne. Er erinnert an rivalisierende Nationalstaaten, an Streit und Krieg. Und die Schengener haben durchaus schlechte historische Erfahrungen gemacht. Im Zweiten Weltkrieg hat Schengen eine ganz besondere Geschichte gehabt. Schengen wurde als erste Ortschaft Luxemburgs evakuiert, weil gleich drüben die geografische Lage so war, dass die Kriegshandlungen zwischen Deutschland und Frankreich schon begonnen hatten. Und man sprach eigentlich in Luxemburg noch nicht von Krieg, aber Schengen spürte es als erste Ortschaft hier im Dreiländereck. Und es war abgeriegelt. Gleich unterhalb des Wehrs und der Staustufe, noch vor der Moselbrücke, springt ein modernes Gebäude ins Auge. Viel Holz und Glas, ein Bistro, ein Büro und jetzt auch noch das Museum. François Valentini hat das Europäische Zentrum Schengen entworfen. Hier arbeitet Martina Kneip, Deutsche aus dem Breisgau und mit einem Luxemburger verheiratet. Durch die große Fensterscheibe fällt der Blick auf die Mosel mit ihren grünen Ufern. Im Schatten hoher Bäume steht ein Stück Berliner Mauer und daneben ganz neu eine Europasäule. Immer wieder kommen Schiffe vorbei. Eigentlich also ein Platz zum Träumen, aber dafür bleibt Martina Kneip keine Zeit. Der Besucher wegen, die Fragen loswerden wollen, zum Abkommen ebenso wie dem Ort, der dem Vertrag den Namen gab. Man lebt vom Wein. Es sind sehr viele Winzer hier in Schengen. Letztendlich lebt jeder in gewisser Weise, jeder, der ein Restaurant hat, dann doch auch von Touristen oder der einen Laden hat. Aber man hat sich noch nicht so auf die Touristen eingestellt, dass man jetzt hier alles darauf ausrichtet und dass es wirklich ein Wirtschaftszweig ist. Das liegt natürlich auch daran, dass es bisher noch gar nicht die Infrastruktur gab. Und das ist auch unser Ziel, dass natürlich dann die Leute, die hier vom Wein leben, dann auch vom Tourismus profitieren. Schengen besteht eigentlich nur aus zwei Straßen. Einer parallel zur Mosel, einer anderen einem kleinen Nebental folgend. Hier erhöht steht auch die Kirche, die, wie die meisten Häuser, oben schwarz ist. Schiefergedeckt sind, ganz typisch für die Region, fast alle Gebäude hier. Stolze alte Steinhäuser sind darunter und gleich dahinter streben die Weinberge mal sanft, mal steiler den Hang hinan. Markusberg heißt die Lage, ein kleiner Turm ragt aus den Wingerten empor, dahinter beginnt Wald. Für sehr leckeren Wein sorgen professionelle Winzer, auch eine Genossenschaft und, wie Architekt Valentini sie nennt, die Hobbywinzer. Früher hat jeder Handwerker, der Metzger, der Tischler, der Bäcker Weinberge gehabt, so wie eine Kuh gehabt hat, ein Schwein und so weiter. Das heißt, diese kleine Struktur hat zumindest, was die Tierhaltung anbelangt, nicht überlebt, aber was die Weinberge anbelangt, funktioniert das sehr gut sogar. Und insofern wird ein sehr großer Teil von den professionellen Winzern gemacht, aber auch fast die Hälfte von diesen, in Anführungszeichen, Hobbywinzer. Insofern ist diese Struktur trotz unterschiedlichen sozialen Gesichtspunkten, doch gibt es eine Verbundenheit. Also der Architekt hat dann, damit er mitreden darf, muss er auch einige Weinberge haben, sonst kann er ja nicht mitreden. Ja. Zum 25. Jubiläum des Vertrags hat das 200 Jahre alte Schloss, das Château Schengen, als Hotel eine neue Bestimmung gefunden. Es ist das erste und einzige am Platz, der heißt logischerweise Europa, und ist nur wenig größer als ihr Wohnzimmer. Unsere Kollegen, die sind Luxemburger, Deutsche, Franzosen. Und wir sprechen alle die drei Sprachen wenigstens, oder wenigstens wir versuchen es. Erzählt Nicole Federmeier aus dem Hotelmanagement, die Luxemburgerin ist, aber in Belgien lebt, ihr Mann ist Belgier. Jeden Tag pendelt sie zur Arbeit in Luxemburg, so wie 150.000 andere Menschen auch. Dabei hat das Großherzogtum nur 500.000 Einwohner. In der Brasserie Schengener Stuff kommt man mit Deutsch nicht weit. Hier spricht man ausschließlich Französisch und Gleiches gilt für die Speisekarte. Jean-Claude Conter mit seinem zweisprachigen Namen gibt Auskunft. Man tastet sich in Luxemburg immer zuerst mal heran, welche Sprache spricht mein Gegenüber, weil man sich nicht immer bewusst ist, ob dieser in Luxemburg aufgewachsen ist. Ist er hier aufgewachsen, dann wurde er in Deutsch alphabetisiert und hat im zweiten Grundschuljahr schon Französisch dazugelernt. Während wir zu Hause ja Luxemburgisch sprechen, ein moselfränkischer Dialekt, den wir im Jahr 1984 zur Nationalsprache erhoben haben. Luxemburg hat aber drei offizielle Landessprachen, Französisch, Deutsch und Luxemburgisch, die auf derselben Ebene koexistieren. Eine sprachliche Kostprobe gefällig? Hier kommt einer, die leicht zu verstehen ist. Also, wir schwätzen inner Lützebäuer Lützebäuerisch. Das ist ein moselfränkischen Dialekt, den 1984 an den Nationalspruch erhoben gauf. Mehr offizielle Landessprache sind aber Französisch, Deutsch, Lützebäuerisch. Rüdiger Arz ist nicht nur Zollinspektor in Trier, sondern Bürgermeister der Grenzgemeinde Langsur. Daher weiß er aus erster Hand. Die Grundstückspreise bei uns im Ort waren auf dem Niveau von ungefähr 20, 25 D-Mark und die sind zwischenzeitlich auf 200 Euro gestiegen. Und die Nachfrage aus Luxemburg für Bauland war enorm. Da ist jetzt ein Einbruch seit der Krise. 400-500 Euro der Quadratmeter ist drüben. Vielerorts lässt sich entlang der Mosel Gleiches beobachten, so auch in Perl, der deutschen Nachbargemeinde von Schengen. Kein Wunder, dass Bürgermeister Weber auf die Frage, was sich seit Abschluss des Abkommens geändert habe, so antwortet. Also im Dorf Schengen hat sich an sich nicht viel geändert. Wir haben immer noch so viel Winzer. Die Bevölkerungszahl ist nicht sehr viel höher als vor 25 Jahren. Wir haben auch immer die Tankstellen. Der Unterschied mit dem Benzinpreis sind immer noch sehr groß mit Deutschland und Frankreich. Was sich geändert hat, sind die Journalisten. Wir haben immer mehr Journalisten, die hier zu uns kommen und immer mehr auch aus Übersee. Das jetzt aus China sein oder Indonesien, aus der Mongolei, Belarus, also Weißrussland. Es sind schon sehr viele, die wegen dieses Schengen-Visas einmal hier kommen. An Bord eines Moseldampfers hat alles begonnen. Die Prinzessin Marie Astrid hatte den ungewöhnlichen Rahmen für die Unterzeichnung des Schengener Abkommens abgegeben. Gibt es sie noch? Zur Antwort sagt René Serznick an Deck einer neuen und größeren Marie Astrid. Das haben wir nach Regensburg verkauft, wo das Schiff übrigens heute noch immer im Einsatz ist. Und schließlich haben die Schengener ihrem Bürgermeister Weber noch verraten, was sie Fremden nicht so ohne weiteres erzählen. Sie sind schon stolz darauf, wenn sie im Ausland sind, dass sie dann angesprochen werden von Zollbeamten und so, der von Polizisten, wenn sie ihren Ausweis zeigen, dass auch sie sind aus Schengen. Ein Feature von Thomas Gerlach war das über das wohl bekannteste Dorf Europas, in dem vor 25 Jahren das Schengener Abkommen geschlossen wurde.